Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 8. Februar 93. Aus Erscheinung dieses Briefes siehst du, dass der Würgengel bisher an mir vorübergegangen ist. Es sind jetzt gerade 3 Wochen über die Zeit, wo ich voriges Jahr und 4 Wochen über die, wo ich vor 2 Jahren krank wurde. Ich habe also eine sehr wahrscheinliche Hoffnung, dass meine Natur wenigstens über den Winter Meister werden wird. Meine Geschäfte gehen ungehindert fort und die Tätigkeit hält mich über Wasser, aber fertig wird auf die Ostermesse noch nichts. Die Sache will durchdacht sein. Über deinen Brief, den ich vor wenig Stunden erhielt, habe ich mich gar sehr gefreut und er hat mich in eine Stimmung gesetzt, wo mir vielleicht die kurze Darstellung meiner Idee von Schönheit gelingen wird, wie nahe wir einander in unseren Ideen gekommen sind, wirst du bald sehen und vielleicht findest du gewisse, mehr von dir bloß geahnte Ideen in meiner Vorstellung des Schönen verdeutlicht. Deine Ausdrücke leben in den äußeren Objekten, herrschende Kraft und Sieg der herrschenden Kraft, heterogene Kräfte, widerstrebende Kräfte und dergleichen sind zu unbestimmt, als dass du sicher sein könntest, gar nichts Willkürliches, nichts Zufälliges darein zu legen. Sie sind mehr ästhetisch als logisch deutlich und deswegen gefährlich. Alsdann kann dich ein Kantianer immer noch mit der Frage in die Enge treiben, nach welchem Prinzip der Erkenntnis der Geschmack verfahre. Du gründest deine Idee einer herrschenden Kraft auf die eines Ganzen, auf den Begriff der Einheit des Verbundenen, Mannigfaltigen. Aber woran erkennt man diese Einheit? Offenbar nur durch einen Begriff. Man muss einen Begriff von dem Ganzen haben, zu welchem das Mannigfaltige zusammenstimmen soll. Deine herrschende Kraft und die sinnliche Vollkommenheit der Wolffschen Schule liegen nicht so gar weit voneinander, denn der Prozess der Beurteilung ist bei beiden logisch. Beide setzen voraus, dass man der Beurteilung einen Begriff unterlege. Nun hat Kant darin offenbar recht, dass er sagt, das Schöne gefalle ohne Begriff. Ich kann ein schönes Objekt lange vorher schön gefunden haben, ehe ich nur entfernt imstande bin, die Einheit seines Mannigfaltigen anzugeben und zu bestimmen, was die herrschende Kraft an demselben ist. Übrigens rede ich hier mehr als Kantianer, denn es ist am Ende möglich, dass auch meine Theorie von diesem Vorwurfe nicht ganz frei bleibt. Ich habe einen doppelten Weg vor mir, dich in meine Theorie hineinzuführen, einen sehr unterhaltenden und leichten durch die Erfahrung und einen sehr reizlosen durch Vernunftschlüsse. Lass mich den letzten vorziehen, denn ist der einmal zurückgelegt, so ist das Übrige desto angenehmer. Wir verhalten uns gegen die Natur als Erscheinung, entweder leidend oder tätig, oder leidend und tätig zugleich. Leidend, wenn wir ihre Wirkungen bloß empfinden tätig, wenn wir ihre Wirkungen bestimmen, beides zugleich, wenn wir sie uns vorstellen. Es gibt zweierlei Arten, sich die Erscheinungen vorzustellen. Entweder wir sind mit Absicht auf ihre Erkenntnis gerichtet, wir beobachten sie, oder wir lassen uns von den Dingen selbst zu ihrer Vorstellung einladen. Wir betrachten sie bloß. Bei Betrachtung der Erscheinung verhalten wir uns leidend, indem wir ihre Eindrücke empfangen, tätig, indem wir diese Eindrücke unseren Vernunftformen unterwerfen. Dieser Satz wird aus der Logik postuliert. Die Erscheinungen nämlich müssen sich in unserer Vorstellung nach den Formalbedingungen der Vorstellungskraft richten, denn eben das macht sie zu Erscheinungen. Sie müssen die Form von unserem Subjekt erhalten. Alle Vorstellungen sind ein mannigfaltiges oder Stoff. Die Verbindungsweise dieses Mannigfaltigen ist seine Form. Das Mannigfaltige gibt der Sinn, die Verbindung gibt die Vernunft in allerweitester Bedeutung. Denn Vernunft heißt das Vermögen der Verbindung. Wird also dem Sinne ein Mannigfaltiges gegeben, so versucht die Vernunft, demselben ihre Form zu erteilen, das heißt, es nach ihren Gesetzen zu verbinden. Form der Vernunft ist die Art und Weise, wie sie ihre Verbindungskraft äußert. Es gibt aber zwei verschiedene Hauptäußerungen der verbindenden Kraft, also auch ebenso viele Hauptformen der Vernunft. Die Vernunft verbindet entweder Vorstellung mit Vorstellung zur Erkenntnis, theoretische Vernunft, oder sie verbindet Vorstellungen mit dem Willen zur Handlung, praktische Vernunft. So wie es zwei verschiedene Formen der Vernunft gibt, so gibt es auch zweierlei Materien für jede dieser Formen. Die theoretische Vernunft wendet ihre Formen auf Vorstellungen an, und diese lassen sich in unmittelbare Anschauung und in mittelbare Begriffe einteilen. Jene sind durch den Sinn, diese durch die Vernunft selbst, obschon nicht ohne Zutun des Sinnes, gegeben. In den ersten, den Anschauungen, ist es zufällig, ob sie mit der Form der Vernunft übereinstimmen. In den Begriffen ist es notwendig, wenn sie sich nicht selbst aufheben sollen. Hier findet also die Vernunft Übereinstimmung mit ihrer Form. Dort wird sie überrascht, wenn sie sie findet. Ebenso ist es mit der praktischen, handelnden Vernunft. Diese wendet ihre Form auf Handlungen an, und diese lassen sich entweder als freie oder als nicht freie Handlungen. Handlungen durch oder nicht durch Vernunft betrachten. Die praktische Vernunft fordert von der ersten eben das, was die theoretische von den Begriffen. Übereinstimmung freier Handlungen mit der Form der praktischen Vernunft ist also notwendig. Übereinstimmung nicht freier mit dieser Form ist zufällig. Man drückt sich daher richtiger aus, wenn man diejenigen Vorstellungen, welche nicht durch theoretische Vernunft sind und doch mit ihrer Form übereinstimmen, Nachahmungen von Begriffen, diejenigen Handlungen, welche nicht durch praktische Vernunft sind und doch mit ihrer Form übereinstimmen, Nachahmungen freier Handlungen, kurz, wenn man beide Arten Nachahmungen analoger der Vernunft nennt. Ein Begriff kann keine Nachahmung der Vernunft sein, denn er ist durch Vernunft, und Vernunft kann sich nicht selbst nachahmen. Er kann der Vernunft nicht bloß analog, er muss wirklich vernunftmäßig sein. Eine Willenshandlung kann der Freiheit nicht bloß analog, sie muss oder soll wenigstens wirklich sein. Hingegen kann eine mechanische Wirkung, jede Wirkung durchs Naturgesetz nie als wirklich frei, sondern bloß der Freiheit analog beurteilt werden. Hier will ich dich einen Augenblick ausschnaufen lassen, besonders um dich auf den letzten Absatz aufmerksam zu machen, weil ich ihn in der Folge wahrscheinlich nötig haben werde, um einen Einwurf, den ich von dir gegen meine Theorie erwarte, zu beantworten. Ich fahre fort. Die theoretische Vernunft geht auf Erkenntnis, indem sie also ein gegebenes Objekt ihrer Form unterwirft, so prüft sie, ob Erkenntnis daraus zu machen sei, das ist, ob es mit einer schon vorhandenen Vorstellung verbunden werden könne. Nun ist die gegebene Vorstellung entweder ein Begriff oder eine Anschauung. Ist sie ein Begriff, so ist sie schon durch ihre Entstehung, durch sich selbst, notwendig auf Vernunft bezogen. Und eine Verbindung, die schon ist, wird bloß ausgesagt. Eine Uhr zum Beispiel ist eine solche Vorstellung. Man beurteilt sie bloß nach dem Begriff, durch den sie entstanden ist. Die Vernunft braucht also nur zu entdecken, dass die gegebene Vorstellung ein Begriff ist, so entscheidet sie eben dadurch, dass sie mit ihrer Form übereinstimme. Ist aber die gegebene Vorstellung eine Anschauung und soll die Vernunft dennoch eine Übereinstimmung derselben mit ihrer Form entdecken, so muss sie regulativ nicht, wie im ersten Falle, konstitutiv und zu ihrem Behufe der gegebenen Vorstellung einen Ursprung durch theoretische Vernunft leihen, um sie nach Vernunft beurteilen zu können. Sie legt daher aus eigenem Mittel in den gegebenen Gegenstand einen Zweck hinein und entscheidet, ob er sich diesem Zwecke gemäß verhält. Dies geschieht bei jeder teleologischen, jenes bei jeder logischen Naturbeurteilung. Das Objekt der logischen ist Vernunftmäßigkeit, das Objekt der teleologischen Vernunftähnlichkeit. Ich vermute, du wirst aufgucken, dass du die Schönheit unter der Rubrik der theoretischen Vernunft nicht findest und dass dir ordentlich dafür bange wird. Aber ich kann dir einmal nicht helfen. Sie ist gewiss nicht bei der theoretischen Vernunft anzutreffen, weil sie von Begriffen schlechterdings unabhängige ist. Und da sie doch zuverlässig in der Familie der Vernunft muss gesucht werden und es außer der theoretischen Vernunft keine andere als die praktische gibt, so werden wir sie wohl hier suchen müssen und auch finden. Auch denke ich, sollst du wenigstens in der Folge dich überzeugen, dass ihr diese Verwandtschaft keine Schande macht. Die praktische Vernunft abstrahiert von aller Erkenntnis und hat bloß mit Willensbestimmungen, inneren Handlungen zu tun. praktische Vernunft und Willensbestimmung aus bloßer Vernunft sind eins. Form der praktischen Vernunft ist unmittelbare Verbindung des Willens mit Vorstellungen der Vernunft, also Ausschließung jedes äußeren Bestimmungsgrundes. Denn ein Wille, der nicht durch die bloße Form der praktischen Vernunft bestimmt ist, ist von außen materiell, heteronomisch bestimmt. Die Form der praktischen Vernunft annehmen oder nachahmen heißt also bloß nicht von außen, sondern durch sich selbst bestimmt sein, autonomisch bestimmt sein oder so erscheinen. Nun kann die praktische Vernunft ebenso wie die theoretische ihre Form sowohl auf das, was durch sie selbst ist, freie Handlungen, als auf das, was nicht durch sie ist, Naturwirkungen, anwenden. Ist es eine Willenshandlung, worauf sie ihre Form bezieht, so bestimmt sie bloß, was ist. Sie sagt aus, ob die Handlung das ist, was sie sein will oder soll. Jede moralische Handlung ist von dieser Art. Sie ist ein Produkt des Reinen, das ist des durch bloße Form und also autonomisch bestimmten Willens, und sobald die Vernunft sie dafür erkennt, sobald sie weiß, dass es eine Handlung des reinen Willens ist, so versteht es sich auch schon von selbst, dass sie der Form der praktischen Vernunft gemäß ist, denn das ist völlig identisch. Ist der Gegenstand, auf den die praktische Vernunft ihre Form anwendet, nicht durch einen Willen, nicht durch praktische Vernunft da, so macht sie es ebenso mit ihm, wie die theoretische es mit Anschauungen machte, die Vernunftähnlichkeit zeigten. Sie leiht dem Gegenstande regulativ und nicht, wie bei der moralischen Beurteilung, konstitutiv ein Vermögen, sich selbst zu bestimmen, einen Willen, und betrachtet ihn alsdann unter der Form dieses seines Willens. Ja, nicht ihres Willens, denn sonst würde das Urteil ein moralisches werden. Sie sagt nämlich von ihm aus, ob er das, was er ist, durch seinen reinen Willen, das heißt, durch seine sich selbst bestimmende Kraft ist, denn ein reiner Wille und Form der praktischen Vernunft ist eins. Von einer Willenshandlung oder moralischen Handlung fordert sie imperativ, dass sie durch reine Form der Vernunft sei. Von einer Naturwirkung kann sie nicht fordern, aber wünschen, dass sie durch sich selbst sei, dass sie Autonomie zeige. Aber hier muss noch einmal bemerkt werden, dass die praktische Vernunft von einem solchen Gegenstand durchaus nicht verlangen kann, dass er durch sie, nämlich durch praktische Vernunft sei, denn da wäre er nicht durch sich selbst, nicht autonomisch, sondern durch etwas Äußeres, weil sich jede Bestimmung durch Vernunft gegen ihn als etwas Äußeres, als Heteronomie verhält, also durch einen fremden Willen bestimmt. Reine Selbstbestimmung überhaupt ist Form der praktischen Vernunft. Handelt also ein Vernunftwesen, so muss es aus reiner Vernunft handeln, wenn es reine Selbstbestimmung zeigen soll. Handelt ein bloßes Naturwesen, so muss es aus reiner Natur handeln, wenn es reine Selbstbestimmung zeigen soll. Denn das Selbst des Vernunftwesens ist Vernunft, das Selbst des Naturwesens ist Natur, entdeckt nun die praktische Vernunft bei Betrachtung eines Naturwesens, dass es durch sich selbst bestimmt ist, so schreibt sie demselben, wie die theoretische Vernunft in gleichem Fall einer Anschauung Vernunftähnlichkeit zugestand, Freiheitähnlichkeit oder kurzweg Freiheit zu. Weil aber diese Freiheit dem Objekte von der Vernunft nur geliehen wird, da nichts frei sein kann, als das Übersinnliche und Freiheit selbst nie als solche in die Sinne fallen kann. Kurz, da es hier bloß darauf ankommt, dass ein Gegenstand frei erscheine, nicht wirklich ist, so ist diese Analogie eines Gegenstandes mit der Form der praktischen Vernunft nicht Freiheit in der Tat, sondern bloß Freiheit in der Erscheinung, Autonomie in der Erscheinung. Hieraus ergibt sich also eine vierfache Beurteilungsart und eine ihr entsprechende vierfache Klassifikation der vorgestellten Erscheinung. Beurteilung von Begriffen nach der Form der Erkenntnis ist logisch. Beurteilung von Anschauungen nach eben dieser Form ist teleologisch. Eine Beurteilung freier Wirkungen, moralischer Handlungen nach der Form des reinen Willens ist moralisch. Eine Beurteilung nicht freier Wirkungen nach der Form des reinen Willens ist ästhetisch. Übereinstimmung eines Begriffs mit der Form der Erkenntnis ist Vernunftmäßigkeit. Wahrheit, Zweckmäßigkeit, Vollkommenheit sind bloß Beziehungen dieser Letztern. Analogie einer Anschauung mit der Form der Erkenntnis ist Vernunftähnlichkeit. Teleophanie, Logophanie möchte ich sie nennen. Übereinstimmung einer Handlung mit der Form des reinen Willens ist Sittlichkeit. Analogie einer Erscheinung mit der Form des reinen Willens oder der Freiheit ist Schönheit in weitester Bedeutung. Schönheit also ist nichts anders als Freiheit in der Erscheinung. Hier muss ich abbrechen, weil ich diesen Brief bald in deinen Händen wünsche und auf deine Antwort äußerst begierig bin. Viel kannst du aus dem Wenigen, was hier gesagt ist, schon prognostizieren und erraten. Auch freue ich mich, wenn du einige Resultate selbst findest. Schreibe mir ja bald und ausführlich. Ich gäbe gleich 20 Taler, um auf einige Stunden dich zu sprechen. Gewiss würden sich unsere Ideen durch Friktion noch besser entwickeln. Was sprichst du zu den französischen Sachen? Ich habe wirklich eine Schrift für den König schon angefangen gehabt, aber es wurde mir nicht wohl darüber, und da liegt sie mir nun noch da. Ich kann seit 14 Tagen keine französische Zeitung mehr lesen, so ekeln diese elenden Schindersknechte mich an. Es